Yeah. Fritz und 20. Ja. Du hast keine Kontrolle über ihre Rolle. Manchmal kippt sie einen Body, manchmal baut sie eine Jolle. Eine andere ist straight edge und sie hat lesbischen Sex. Yummy, sie findet dich egal. Du kommst darauf nicht klar, nicht klar, nicht klar. Wir kichern über dein Rückenmaß, Stab, wir machen Welle, du Drama. Wir stehen hinter der A, bla, und nicht so sehr auf dem Bar. Wow, wir kriegen dir aber den Arsch hoch. Deine macht klein wie ein A, no. Kampf ihn denn, ich bin jetzt A, wow, yeah. Wir kichern über dein Rückenmaß, Stab, wir machen Welle, du Drama. Wir stehen hinter der A, bla, und nicht so sehr auf dem Bar. Den Arsch hoch, deine macht kein wie ein Arsch. Oh, Papi, denn ich bin ihr Sarko. Ja, nicht in deinen Augen schön, nicht in diesem Sinne, wow. Du dafür aber schön blöd, wir in unserem Sinne baust. Wir sind wir, wir, wir, wir sind wir, wir, wir, wir, wir sind. Schmeiß den Alarm an, es ist 2018. Schmeiß den Alarm an, es ist 2018. Ey, schmeiß den Alarm an, es ist 2018. Es gibt Revolution, die Kirche, Liebe und Kontinent. Schmeiß den Alarm an, es ist 2018. Schmeiß den Alarm an, es ist 2018. Schmeiß den Alarm an, es ist 2018. Wir lassen uns von neuer Pass nicht diese Party verpassen. Sie macht das der Laden läuft. Sie hat richtig aufgeräumt. Sie trägt gern einen freshen Hijab. Ganz viel Glitzer, ganz viel Lila. Deine Mama ist mein Fan. Deine Mama, ich begegne mit Respekt. Denn sie ist eine schlaue Frau. Doch sie hat mit dir viel Pech. Oh shit. Wir kichern über dein Rückenmaß. Stark, wir machen Welle, du Drama. Wir stehen hinter der A-Bar. Und nicht so sehr auf den Bar. Wow, wir kriegen dir aber den Arsch hoch. Deine macht klein wie ein A-No. Familien, ich bin der Sarko. Wir kichern über dein Rückenmaß. Wir machen Welle, du Drama. Wir stehen hinter der A-Bla und nicht so sehr auf dem Bar. Wow, wir kriegen dir aber den Arsch hoch. Deine Matte wie ein A-Bau. Papi, denn ich bin ihr Sarko. Ja, nicht in deinen Augen schön, nicht in diesem Sinne, wow. Du dafür aber schön blöd, wir in unserem Sinne baust. Wir sind wir, wir, wir, wir sind wir. Wir, wir, wir, wir, ey. Schmeiß den Alarm an, es ist 2018. Schmeiß den Alarm an, es ist 2018, ey. Schmeiß den Alarm an, es ist 2018. Es gibt Revolution, die Kirche, Liebe und Perfekt. Schmeiß den Alarm an, es ist 2018. Schmeiß den Alarm an, es ist 2018, ey. Schmeiß den Alarm an, es ist 2018. Wir lassen uns von neuem fast nicht diese Party verpassen. No. Jahre Fritz. Suki. Live in der Columbia-Halle. Hello, everybody. Special news flash. Your host tonight is... Sue. Deutschland seinen Kopf. Ich kratzte mich am Kopf, ich hatte jetzt schon keinen Bock. Eure Tortendiagramme sollten in das Storchengesicht landen. Die AfD ist zweistellig, wird auch groß sein, einen Witz machen. Logisch an dieser Partei, die Partei, die Partei zu wählen. Ich zieh in Erwägung, in einen Free-Fight-Verein zu gehen. Werfe einen Blick auf die Landtagswahlen und möchte direkt einen Panzer fahren. Merkel sieht mit Anarchisten, weil sie Obergrenzen ausschließt. Alle tragen Heiligenschein, weil Volker Beck mal drauf ist. Gauland fühlt sich von Kinderaugen erpresst. Klaus mit so einem Bautzen gibt es ein rauschendes Fest. Wack. Direkt Deutsche Demokratie äußert sich neuerdings durch Brandanschläge. Sächsische Kopf scheuen sich nicht, ihren Rassismus bekannt zu geben. Steinbach bleibt Steinbach, Blaukraut bleibt Blaukraut. Give peace and chance, aber manchmal bin ich nur noch drauf. Und ich verliere das Vertrauen, ich befürchte, irgendwann steht für mich und alle meine Leute die Entscheidung an. Einsame Insel oder Untergrund, einsame Insel oder Untergrund, oder Untergrund. Ich verliere das Vertrauen, ich befürchte, irgendwann steht für mich und alle meine Leute die Entscheidung an. Einsame Insel oder Untergrund, einsame Insel oder Untergrund, oder Untergrund, ey. Eine Frage. Was sind deutsche Werte, wenn sie nicht beschissen sind? Ich träume schon, ich wäre selbst Justizministerin. Was geht ab mit Nächstenliebe? Was würde euer Jesus sagen? Eine Lebenslüge für jede Lebenslage. Und sie schnüren Asylpaket, als wären es Geschenke. Schengen ist Vergangenheit, man baut jetzt wieder Grenzen. In Idomeni gibt es Pfeffer durch den Zaun. Sie wollen Mauern aus Gerechtigkeit erbauen. Monamika, Lederroten, sie die Dschungel. Zu genähte Münder, Streik und Hunger. Europa keine Festung, aber Festungen. Die Toten gehören schon jetzt zu den Vergessenen. Wer? Gewalt erzeugt gegen Gewaltfantasien. Pazifismus ist ein Loser und vom Scheitern besiegt. Wir sind alle Zeuginnen und zum Handeln gezwungen. Die einen werden Hippies und die anderen sind verbummt. Ich verliere das Vertrauen, ich befürchte, irgendwann steht für mich und alle meine Leute die Entscheidung an. Einsame Insel oder Untergrund, einsame Insel oder Untergrund, oder Untergrund. Ich verliere das Vertrauen, ich befürchte, irgendwann steht für mich und alle meine Leute die Entscheidung an. Einsame Insel oder Untergrund, einsame Insel oder Untergrund, ey. Allerbesten Dank, liebe Fritzen. Mein Name ist Suki. Wie ihr schon jetzt rausgehört habt, bin ich kein klassisches Radiothema. Deswegen umso nicer von Fritz, dass sie mich eingeladen haben, diese Bühne hier zu bespielen. Wir haben noch so eine Handvoll Songs dabei. Wir machen einfach weiter, Mario. So, bitte hit it. Der Blick aus dem Fenster, auf der Suche nach nichts. Es gab vieles zu denken, überall Druck und Pflicht. Alle anderen waren fleißig und wollten gute Zensuren. Er hingegen war bei sich und wollte nur seine Ruhe. Und wie so Wochen verstreichen und er sich nichts dabei denkt. Die anderen noch sich vergleichen, er seinen Blick nicht mehr lenkt. Sieht immer öfter er einen, den er vorher nicht sah. Kann nichts hören, nichts greifen, kann die Worte nur ahnen. Das Erlebnis ist neu, seine Sinne im Wandel. Er sah sonst nicht dieselben, sondern immer die anderen. Nur mehr ein Mann in seinem Fokus, er kann es sich nicht verbieten. Irritation für die Logik, will es gern richtig genießen. Zieht ihn jeden Tag stärker an den Platz seiner Aussicht. Die Distanz macht es schwerer, die Entfernung macht traurig. Er sorgt sich, dass man ihm das ansieht. Die Gedanken werden ausgegeben, es als würde er schreien, obwohl er nichts davon ausgibt. Keine Liebe für dich hast du, keine Liebe für sie. Keine Liebe für die, die die Liebe verbieten. Bist du Staat, Religion oder homophobe Person, wenn du die Liebe nicht liebst? Keine Liebe für dich hast du, keine Liebe für sie. Keine Liebe für die, die die Liebe verbieten. Bist du Staat, Religion oder homophobe Person, wenn du die Liebe nicht liebst? Sich erklären, er will so gern mit ihm sprechen, doch denkt, er sollte es verbergen, so als wär's ein Verbrechen. Er will erfahren, wen er sieht, in wen er sich vertieft, wessen Bewegung er studiert, wen er vielleicht einmal liebt. Die Nähe nun endlich fand als Objekt ihn schlicht falsch. Er fragt ihn nach einer Kippe, sein Herz schlägt ihm bis zum Hals. Er habe nur noch die eine, doch könnte er gerne sie teilen. Bitte Gott, mach den Moment ewig, lass uns für immer verweilen. Nun seine Namen, sie begrüßen einander, nutzen Träumen die Tage. Für den in Gedanken, sein Blick immer noch glüht. Weiß um den Klang seiner Stimme, wird er ihn auch nie berühren. Sich doch dran immer erinnern, fühlt mit sich um Beruhigung, die Spannung runter zu kochen. Will es wirklich versuchen, denkt an ihn ununterbrochen. Um ihn rum wird man skeptisch, kommentiert sein fernes Schweifen. Mit Gunther sehr hässlich, es würde keiner begreifen. Keine Liebe für dich hast du, keine Liebe für sie. Keine Liebe für die, die die Liebe verbieten. Bist du Staat, Religion oder homophobe Person? Wenn du die Liebe nicht liebst, hast du sie nicht verdient. Keine Liebe für dich. zu Staat, Religion oder homophobe Person, wenn du die Liebe nicht liebst. Die Saison ist verstrichen, er konnte mit niemandem sprechen. Versucht sich aufzurichten, hin und wieder ein Lächeln. Sein Begehren brennt weiter, er hat die Schützengefühle. Doch das Lachen um ihn leider ist höhnisch und übel. Und so bleibt sein Geheimnis, das bitter ihn quält. Mit der Welt wird es teilen, seine Geschichte erzählen. Doch er ist scheu und niemand will offenbar sich verschwistern. So kann er niemals ihn küssen, seinen Namen nur flüstern. Keine Liebe für dich hast du, keine Liebe für sie. Keine Liebe für die, die die Liebe verbieten. Staat, Religion oder homophobe Person, wenn du die Liebe nicht liebst, hast du sie nicht verdient. Keine Liebe für dich hast du, keine Liebe für sie, keine Liebe für die, die die Liebe verbieten. Bist du Staat, Religion oder homophobe Person, wenn du die Liebe nicht liebst, hast du sie nicht verdient. Keine Liebe für dich hast du, keine Liebe für sie, keine Liebe für die, die die Liebe verbieten. Bist du Staat, Religion oder homophobe Person, wenn du die Liebe nicht liebst, hast du sie nicht verdient. Keine Liebe für dich hast du, keine Liebe für sie, keine Liebe für die, die die Liebe verbieten. Bist du Staat, Religion oder homophobe Person, wenn du die Liebe nicht liebst, befinden wir uns im Krieg, ey. Gewissenhaft, menschliche Grenzen mitgedacht. Mitternacht, Splitternacht, Sprecher, der uns sicher macht. Oh, bist du schön. Oh, bist du schön. Boah, bist du schön. Boah, bist du schön. Boah, bist du schön. Bist du schön, bist du schön. Ja, boah, bist du schön. Ich bin Feuer und Flamme für diese feurige Farbe. Mit einem teuren Verstand, sie schlägt die Beine übereinander. Es wird feucht und warm. Ich wünsch mir, dass ich heute Nacht dazwischen träumen darf. Boah, bist ist schön. Ich bin Feuer und Flammen für diese feurige Farbe. Mit einem teuren Verstand, sie schlägt die Beine übereinander. Es wird feucht und warm. Ich wünsch mir, dass ich heute Nacht dazwischen träumen darf. Bist du schön, ich bin Feuer und Flammen für diese feurige Farbe. Mit einem teuren Verstand, sie schlägt die Beine übereinander. Es wird feucht und warm, sie schlägt die Beine übereinander. Es wird feucht und warm, sie schlägt die Beine übereinander. Es wird feucht und warm, ich wünsch mir, dass ich heute Nacht dazwischen träumen darf. Boah, bist du schön. Euch wird eventuell nicht entgangen sein, dass der Nazi von heute nicht mehr der gleiche Nazi ist wie aus den 90er Jahren. Das Thema mit der Glatze, dem Baseballschläger und der Springerstiefel-Kombo, das hat sich so ein bisschen outdated. Mittlerweile sind Nazis sehr schön frisiert und sind wirklich on fleek mit ihrem Social Media Game. Ich denke bei der Gelegenheit gerne an die identitäre Bewegung. Meine Spezialkumpels, stark repräsentiert durch den einzigartigen Martin Sellner. Jedenfalls haben die sich überlegt, Me Too, was? Sexualisierte Gewalt, da haben wir doch auch was zu sagen. Und dann haben die sich allerernstes erdreistet, eine eigene Kampagne zu starten, die heißt 120 dB. Weil 120 dB ist die Lautstärke eines handelsüblichen Taschenalarms, den jede westeuropäische Frau jetzt bei sich tragen muss, immerzu, weil massenhaft Horden von gewaltaffinen, sexualisiert um sich greifenden Ausländern Deutschland und Österreich überfluten und man sich gar nicht mehr sicher sein kann. Ja, und das ist natürlich etwas, was ich nicht unkommentiert stehen lassen kann. Ich habe mit ein paar Kolleginnen eine Gegenkampagne gestartet, die heißt No 120 dB. Und mein Kommentar dazu, den Fritz netterweise auch unterstützt und retweetet hat, geht folgendermaßen. Es ist ein bisschen wie mit Kapitalismuskritik von rechts. Wenn es sich gegen Kritik, wenn es sich gegen Profit gerichtet, ist es nicht schlecht. Genau mit diesem Effekt rekrutieren Nazis hierher. Militärische Sprache, Sellner-Vlog identitär. Er spricht von einer Armee, die auf Kommandos wartet. Die Verbindung der neuen Rechten zu anderen Staaten. Hinter 120 Dezibel steht nicht mehr als der Rechtsruck Europas und noch nicht weniger. Sie sagen, Gewalt sei ein importiertes Phänomen. Häusliche Gewalt hingegen bleibt völlig unerwähnt. Weiße deutsche Täter offenbar kein Problem, aber nennen MeToo einseitig zu bequem. Der Schulterschluss wird hier niemals stattfinden. Wir bleiben politische Feinde damit abfinden. Vielleicht lässt sich diese Wahrheit nur schlecht verdauen. Ihr seid nicht für Frauenrechte, ihr seid rechte Frauen. Ja. Okay, Leute, jetzt wird's kritisch. Falls jemand noch eine Rolle Alu dabei hat, wisst ihr, was ihr damit zu tun habt? Weißbürgerfreund, nein, du hatte recht, so geleakst. Das ist nur der Klappentext, kein Rap, fachgerecht, dein Faktencheck. Ich bin in ihre alliierter Fremdherrschaft, ein Organ, von dem ihr euch blenden lasst. Hinter Gutmenschlichkeit steckt Menschenhass. Feminazi, wir kennen das. Die Lügenpresse hat mich bisher gedeckt. Doch Jochen Kopp, KenFM wissen jetzt, dass ich für gute Reviews auch gut bezahle. Ich nehme Geld vom Mossad für mein Business. Strippen sie es fein, ist nichts mit Meinungsfreiheit. Ich plapper nur nach, brainwash keine Leistung. Als Marionette der BRD GmbH befinde ich mich selbst in einem Knebelvertrag. Zeit auszupacken, ich hab mich kaufen lassen. Alles Ablenkungsmanöver, diese Frauensache. Ich bin Dommelbürger Kelle und Eva Herrmann. Sie kämpfen für die Wahrheit, wie die Wehrmacht. Wurde 2010 in Tel Aviv gesehen. Die Quersumme daraus ergibt mein Liebesleben. Konnte ich widerstehen, weil es nichts Besseres gibt. Hatte ich eine Affäre mit einem Reptiloid. Extraterrestrisch, der Sex und vergesslich, aber die Story vertickt, checkt es auf Netflix. Das ist nur der Anfang einer großen Verschwörung. Vorhang auf für Empörung. Ihr wisst schon, wir haben alles in der Hand. Chemikalien im Wasser bringen euch um den Verstand. Doch ihr bleibt stark und ertragt die Lügen. Checkt die Suki Merchandise an. Der Hitzer sind allsehende Augen. Vertraut mir, ihr solltet niemandem vertrauen. Lest die Protokolle, der Plan geht endlich auf. Und ich ziehe eine Line aus Chemtrail-Stau. Die Steuernummer des Bundestags regiert und das Volk bleibt ungefähr. gefragt. Alles nur ein Schauspiel, alle sind gekauft. Keiner ist zufrieden, weil keiner mehr dein Glaubenssystem will uns vernichten in Angst halten. Das erfährt meine Lieder in der Bandbreite. Willst du Voinas gut verstehen, musst du viele Dokus auf YouTube sehen. Wobei YouTube und Google manipulieren alles. Rothschild stellen dein Gehirn fallen. Alex Jones erklärt, wer die Macht an sich reißt. Der weiß Dinge, die niemand anders weiß. Area 51, Ruf von Huron. Arische Götter, die in U-Booten wohnen. Axel Stoll konnte uns einiges lehren. Weiße sollten sich nur mit Weißen vermehren. Verbindungen zwischen Neuschwabenland und dem zu rettenden Abendland. Edelsteine halten den Strahlenstand, sodass negative Energie nicht schaden kann. Homos töten das Volk durch die große Verschwulung. Regierungen fälschen alle Untersuchungen. Die Pharmaindustrie erfand AIDS und Reagenzlast. Lass die Welt geht unter, weil keiner was dran ändert. Grab noch tiefer, wird Infokrieger. Inside-Jobs verhindern wieder, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Gewisse Leute wollen raffen, so was damals ist es heute. Die ihr wisst schon, wir haben alles in der Hand. Chemikalien im Wasser bringen euch um den Verstand. Doch ihr bleibt stark und ertragt die Lügen. Checkt die Suki-Merchandise, Aluhüte. Die Dreiecke der Hexer sind ansehende Augen. Vertraut mir, ihr solltet niemandem vertrauen. Ist die Protokolle, der Plan geht endlich auf. Und ich ziehe eine Line aus Chemtrail-Stau. Die ihr wisst schon, wir haben alles in der Hand. Chemikalien im Wasser bringen euch um den Verstand. Doch ihr bleibt stark und ertragt die Lügen. Suki Merchandise, Aluhüte, die Dreiecke der Hipster sind all sehende Augen. Vertraut mir, ihr solltet niemandem vertrauen. Ist die Protokolle, der Plan geht endlich auf. Und ich ziehe eine Line aus Chemtrail-Stau. Fritz und 20 Jahre Fritz. Suki. Live in der Columbia-Halle. Klar machen, Rassisten und Nazis haben auch Kinder. Die Kinder werden zwischen Nazis und Rassisten groß. Ich bin ein Kind, umsorgt von Eltern, die die Welt verstanden haben. Sie lehren mich, das Böse ist andersartig. Man muss das Gute verteidigen, damit es siegen kann. Vati sagt, wir sind rein und leben für den Widerstand. Die Bilder an den Wänden zeigen starke Männer, die für diese Wahrheit kämpften. Wenn ich brav und mutig bin, werde ich auch einer dieser Helden. Mutti, Backgemüse, Torte, meine Schwester darf ihr helfen. Wenn Opa zu Besuch ist, lesen wir aus dem Giftpilz. Opa kennt von früher spannende Geschichten. Ich kann viel von ihm lernen, ich will so sein wie er. Opa sagt, dass die große Zeit eines Tages wiederkehrt. Abends liege ich im Bett und überlege, wie ich Schicksal sag, dass ich nicht mehr neben ihm sitzen mag. Morgen ist der 20. April, wir gehen auf ein Fest. Ich freu mich auf die Hüpfung, weil sie mich Yüksel vergessen lässt. Und in der Nacht hab ich von Yüksel geträumt. In meinem Traum war ich türkisch, eher deutsch. Und als er sagte, er würde mich nicht mögen, war ich ziemlich enttäuscht. Und in der Nacht hab ich von Yüksel geträumt. In meinem Traum war ich türkisch, eher deutsch. Er war auf der Hüpfung, aber ganz allein. Irgendwie tat er mir leid. Auf dem Fest sind viele andere Kinder. Odin schämt sich für seinen Bruder, denn der ist behindert. Wir Jungen spielen Soldaten und die Mädchen flechten Zöpfe. Wir Jungen tragen Hosen und die Mädchen tragen Röcke. Es gibt laute Musik und die Männer trinken Bier. Ich hab ein bisschen Angst vor ihnen. Manche klingen, als wären sie wütend. Einer erzählte, hätte ich jemanden verprügelt. Ich muss an Yüksel denken, denn wir hatten viel Spaß. Aber er kann nicht mein Freund sein, das hat Vati gesagt. Er hat immer recht, muss mich an seine Regeln halten. Er darf auf dem Fest eine Rede halten. Mutti stimmt ihm zu, sie sagt, das Boot ist voll. Und dass Yüksels Familie hier nicht wohnen soll. Ich tobe auf der Hüpfung, bis ich keine Kraft mehr hab. Mein Onkel sagt zu mir, immer kleiner Kamerad. Und in der Nacht hab ich von Yüksel geträumt. In meinem Traum war ich türkisch, eher deutsch. Und als er sagte, er würde mich nicht mögen, war ich ziemlich enttäuscht. Und in der Nacht hab ich von Yüksel geträumt. In meinem Traum war ich türkisch, eher deutsch. Er war auf der Hüpfung, aber ganz allein. Irgendwie tat er mir leid. Und in der Nacht hab ich von Yüksel geträumt. In meinem Traum war ich türkisch, eher deutsch. Und als er sagte, er würde mich nicht mögen, war ich ziemlich enttäuscht. Und in der Nacht hab ich von Yüksel geträumt. In meinem Traum war ich türkisch, eher deutsch. Er war auf der Hüpfung, aber ganz allein. Irgendwie tat er mir leid. Und in der Nacht hab ich von Yüksel geträumt. Hä? habe ich von Yüksel geträumt. Das nächste Stück fasst so ziemlich alles zusammen, was ich immer mal sagen wollte. Das ist der textlastige Surprise. Hit it! Gold und Schwarz-Weiß-Rot, ein starkes Volk bringt stark viel Tod. NSG, Genozid, Industrie, BRD, Abschiebeknässe. Deutschland selektiert und reinigt sich massenhaft rechtlich. Weiße Deutsche entscheiden über Identitäten, überleben, ey, über Überleben. Fahren Meere, spülen Schlamm, denn bürgerliches Denken an die Nationalgrenzen zermürben und beenden. Weiße Power macht uns scheiße sauer. Staat und Kapital machen, dass die Schleife dauert. Nazis zeigen sich sozial verträglich, denke mit Etikett. Nenn es Ethnopluralismus, um die Hetze zu verstecken. Dazu gehören der Füchsens, wer sich assimiliert. Ich krieg Hass auf Papier, Behörden gehören massisch blockiert. Residenzpflicht und Asylverfahren, Beschlüsse als Parlament. Kriegen richtig viel Applaus von ideologisch braunen Händen. Gute Frauen, Mutterkreuze, schlechte Frauen, schwarzer Winkel. Man noch ein gültiger Grund auf den Staat zu pinkeln. Warum hat denn niemand dieses Patriarchat zerbombt? Sexismus, Herz, Männlichkeit darf nicht zu Schaden kommen. Frauen kriegen Kinder, Männer kriegen Geld und Anerkennung. Witze peitschen durch das Netz und wir darüber anders denken. Härte, Ellenbogen, Kompetenz und Muskelkraft. Ficken und gefickt werden, so verdammt. Es geht um Macht und Härte, andere abzuwerten. 88 Mal zu folgen und den Hass zu nähern. Unterwerfung schafft Gehorsam ist in den Tod. Autoritäten sind wie Götter, singen die Lied, sie ist ihr Brot. Stolz über Kunst, Konformität, kein Raum für zarte Empfindungen. Im Gleichschritt denken sich weiter beschränkt, sind die Rahmenbedingungen. Sensibilität würde sie spüren, lassen sie wenig frei. Sie sind ihre ungleiche Gleichheit mit denen. Und deshalb prüfe ich meinen Blick für die Zusammenhänge. Denn sie schüren die Intuitie auch ohne Haken, kurz und fangschnell. Stehen mit ihrem Back jetzt in der Mitte der Gesellschaft. Jeder, der die Fresse hält, wird indirekt zum Helfer. Yeah! Antifa ist mehr als Nazis jagen, Antifa ist Tag für Tag das Ganze hinterfragen. Und so starten wir den Kampf in Sprache, Patsches, Party, Straßenblockade. Alle Mittel sind korrekt und wir haben gerade erst angefangen. Yo, turn mal mein Mic an. Hallo Berlin. Männer müssen Männer sein, Männer dürfen Männer nicht lieben, nur Kameraden sind Männer. Männer müssen die Grenze ziehen. 175, ein Wunderpunkt geschichtlich. Wie kann man nur Hass, das Menschen nicht lieben, Realität nicht fixen? Wenn Frauen Frauen küssen, lieben, ficken, unterstützen, ist es nur okay, wenn sie Männlichkeit damit bilden. Vom Rechten an, wer durch die Gesellschaft hoben sie? Klischees über LGBT. Minderwertigkeit versus Leistungsstreben, Überlegenheit, ergo weiterleben. Survival of the fittest. Kein Nutzen, kein Gewissen. Du bist krank, du bist dran, du bist Schmutz, der Sicherheit ist denn. Sozialschmarotzer, Mythen wie die niederste Instinkte. Sanal bei Supremacy hier auch wieder zu finden. Die Ressourcen sind knapp, man tritt von oben herab. Die Verwertung von Menschen wird als Logik verpackt. Juden sind Händler, ewige Banker und geldgeile Schlittenzieher. Jüdische Weltverschwörung, Regierung, was? Mittelfinger, Kritik an Kapitalismus ist was anderes als Schuldzuweisung. Antisemitismus und kritische Haltung unterscheiden. Revolution behaupten, Auschwitz hätte es nicht gegeben. Ihre Tweten betonen Überlebende, ihr Überleben. Keine Opferrolle, weil die Zahlen leider echt sind. Wir bleiben dabei, kein Vergeben, kein Vergessen. Es ist nicht nur rechts außen, es ist auch bürgerliche Mitte. Antifaschismus wird nicht gewürdigt, nicht begriffen. Die Extremismusdebatte lügt mit zwei Seiten am Medaille. Wir machen Politik, sind korrektiv und schmeißen nicht durch Steine. Rapper immer politisch, immer gegen Rassismus. Selbst mancher Rapper ähnelt Teilen denen Faschisten. Nie wieder no homo, nie wieder Rap, ich guck mich weg. Ich brülle Alert an die Faschisten und spuck auf Recht. Und deshalb brüll ich meine Black für die Zusammenhänge. Denn sie schüren die Idiotie auch ohne Haken, kurz und fangschnell. Stehen mit ihrem Dreck jetzt in der Mitte der Gesellschaft. Jeder, der die Fresse hält, wird indirekt zum Helfer. Yeah! Antifa ist mehr als Nazis jagen. Antifa ist Tag für Tag das Ganze hinterfragen. Und so starten wir den Kampf mit Sprache, Punches, Party, Straßenblockade. Alle Mittel sind korrekt und wir haben gerade erst angefangen. Eins, habt ihr verstanden? Eins. Und es sind prüfe ich einen Blick für die Zusammenhänge. Denn sie schüren die Idiotie auch ohne Haken, Kreuz und Fahnenstreich. Stehen mit ihrem Dreck jetzt in der Mitte der Gesellschaft. Jeder, der die Fresse hält, wird indirekt zum Helfer. Yeah! Antifa ist mehr als Nazis jagen. Antifa ist Tag für Tag das Ganze hinterfragen. Und so starten wir den Kampf für Sprache, Punches, Party, Straßenblockade. Alle Mittel sind korrekt und wir haben gerade erst angefangen. Danke.

fürchtest dich vom Altern. Ich hab Haare wie George Clooney. Du bist gesittet und sesshaft. Ich ein Lama Shigatuni. Du heißt Tite, Vor- und Zuname. Ich heiß einfach nur Suki. Du hast den Ehevertrag. Ich hab nicht mal Bock auf Groupies. Du trinkst schön ein Weinchen. Ich trink offen versteckt. Du sitzt an einem Schreibtisch. Ich setz meine Hoffnung in Rap. Du stehst über den Ding. Ich schneide Kindern ihre Freiheit. Du wirst oft konsultiert. Ich werde immer wieder scheitern. Du hast 90, 60, 90. Ich habe Angst vor Füßen. Du kannst super Smalltalk. Ich brauch den Schnaps vor jeder Begrüßung. Du hast ein fancy Karloft. Ich hab Silberfische in der Bude. Du meditierst auf Goa. Ich finde keine Ruhe. Du schwörtest ewige Treue. Ich vögel durch die Gegend. Du planst vorausschauend und ich trinke auf das Leben. Du bist frisch parfümiert und ich riech nach Angstschweiß. Du gibst ein Rhetorik-Coach, mir fehlen die Punchlines. Wir haben nichts gemeinsam, nein, nein, nichts gemeinsam. Wäre vielleicht leichter, wenn wir gleich wären, doch ist nicht so einfach. Wir haben nichts gemeinsam, wozu die Heuchelei? Freunden wir uns damit an, wir werden niemals Freunde sein. Wir haben nichts gemeinsam, nein, nein, nichts gemeinsam. Wäre vielleicht leichter, wenn wir gleich wären, doch ist nicht so einfach. Freunden wir uns damit an, ey, halten es aus. Ich mach rein auf Künstlerin, du quälst dich am Fließband. Ich brauch Aufmerksamkeit, du freust dich, wenn dich jemand lieb hat. Ich spreche nur durch Mikrofone, du wirst nicht gehört. Ich gelte als expressiv, du wirst als gestört. Ich schimpfe auf den Staat, du hast keinen deutschen Pass. Ich jammer auf hohem Niveau, du weißt, wer es nicht einfach hat. Ich mache Songs gegen Nazis, du kriegst von ihnen aufs Maul. Ich kriege den Arsch nicht hoch, du wirst lieber mal faul. Ich kann fick die Uni mitgrillen, ich hab die Schule ausgesiebt. Ich such die Nähe zur Straße, du bist ne Größe auf dem Kiez. Ich war auf dem Cover der Elmen. Du konntest dich bislang nicht outen. Ich bin Yippie, Yippie, YOLO. Du arbeitest, wenn wir drauf sind. Feier, wie ich will. Hier machen sie einen schlappen Vorwurf. Ich nenne es Diskursivität. Du hast dafür klare Worte. Ich will das Word spread. Meine Nachricht rein. Ich zu dir. Ich leide unter dem System. Vielleicht leidest du unter mir. Wir haben nichts gemeinsam. Nein, nein, nichts gemeinsam. Wäre vielleicht leichter, wenn wir gleich wären. Doch ist nicht so einfach. Wir haben nichts gemeinsam. Wozu die Heuchelei? Freunden wir und damit an, wir werden niemals Freunde sein. Wir haben nichts gemeinsam, nein, nein, nichts gemeinsam. Wäre vielleicht leichter, wenn wir gleich wären. Doch ist nicht so einfach, freunden wir uns damit an, ey, halten es aus. Ich gebe mich offen, doch muss mir immer Mut antrinken. Ich halt mich für besonders, was will man an dieser Suki finden? Ich behaupte, ich wär ein MC, doch freestyle nie. Ich wäre gerne ein Flyer, doch geh dann lieber zu mir. Ich mach auf selbstbewusst, doch L'Oreal hat mein Gesicht gefressen. Gebe mich groß für dich, aber glaub mir, ich hab nichts vergessen. Sag, es geht nicht nur um Sex, masturbier vor ersten Dates. Gönne anderen alles, will den Fame von Angel Hayes. Ich red, als wär's die Wahrheit, bin noch selbst nicht überzeugt. Ich schimpf auf Scheiß, auf alles und bin von der Welt enttäuscht. Ich puppe jeden Dialog, auch knicke ein bei Konflikten. Als hätte ich eine Meinung, stell ich verständlich vor richtig. Ich zeige mich besorgt, doch hab Angst vor meiner Courage. Ich feier mich nach raus, doch kann mich selbst auf kaum ertragen. Ich will dazugehören, damit ich weiß, wer wir sind. Doch schreit die zweite Strophe, um zu zeigen, dass ich reflektiert bin. Wir haben nichts gemeinsam, nein, nein, nichts gemeinsam. Wäre vielleicht leichter, wenn wir gleich wären, doch ist nicht so einfach. Wir haben nichts gemeinsam, wozu die Heuchelei? Freunden wir uns damit an, wir werden niemals Freunde sein. Wir haben nichts gemeinsam, nein, nein, nichts gemeinsam. Wäre vielleicht leichter, wenn wir gleich wären, doch ist nicht so einfach. Freunden wir uns damit an, ey, halten es aus, dass wir niemals Freunde werden. Katz und Maus für Nemesis. Das nächste Stück kommt in einem neuen Gewand daher. Erinnert sich noch jemand an Dubstep? Schon alles, ist schon alles weggetrappt, wa? Egal, wir holen das hoch. Ja, bei uns wird nur gefickt, wenn alle drauf Bock haben. Das ist der Unterschied. Oh, Stampf und Schwuchteln vereinigen sich. Gleich vorneweg, ihr beneidet uns nicht. Wir reden jetzt und ihr dürft lauschen. Nervt ihr uns, wenn wir bös fauchen und euch entfressen? Mal gucken, mal sehen, auf einem Niveau noch drunter was geht. Ihr seid andere Wörter, auch mit F. Ich find's schön, ihr nehmt sie nicht weg. Du fühlst dich jetzt ungerecht behandelt, dann hast du das nicht so recht verstanden. Zuschauer mitspielen wollen sie. Meine Freunde, diese Worte mit Equality. Und ich meine nicht den Quatschfrau gleich dem Mann, sondern solidarisch heile Huren verdammt. Schluss mit der guten und der schlechten Frau. Diese Trennung hat Zuf, mit dem Sex versaut. Uns stigmatisiert, dumm angeguckt, uns angeprangert, uns angespuckt. Quatsch und sich voll, passt uns nicht an. Wer weiß, was es soll, was will dieser Mann? Keine Klamotten, weil je zu knapp. Und jetzt opfert er rum und macht plötzlich schlapp. Du nennst es Trieb, ja, ist schon klar. Ich nenne es Gefahr, ich war mich schon mal. Mein Herz, meine Kehle, mein Herz, meine Kehle, mein Herz, meine Kehle. Schrein ist raus, ja. Mein Herz, meine Kehle, mein Herz, meine Kehle, mein Herz, meine Kehle, Kehle, Kehle, Kehle, Kehle. Mein Herz, meine Kehle, schreien ist raus. Ich saß immer erneut, repeat, gerne wieder. Wir nehmen diese Scheiße nicht mehr in Kauf. Bitches, Butches, Likes and Divas. Herz, meine Kehle, ist raus. Ich saß immer erneut, repeat, gerne wieder. Wir nehmen diese Scheiße nicht mehr in Kauf. Bitch, Butch, Like, Diva. Bitch, Like, Diva. Bitch, Butch, Like, Diva. Bitch, Like, Diva. Bitch, Butch, Like, Diva. Bitch, Like, Diva. Bitch, Butch, Like, Diva. Bitches, Likes and Divas. Bitches, Butches, Likes and von der läufigen Hymne zu Hure zu Frau. Mein Atem ist kostbar, ich buh dich nicht aus. Pack dich am Rest deiner Männlichkeit. Spiegel den Scheiß, bis du endlich begreifst, dass du kein Recht hast, hier zuzuschreiben. Und es wird schwer, jetzt ruhig zu bleiben. Zu viel Shit für zu viele von uns sind tausenden Jahren der mieseste Grund. Macht der Halt, ist Symbol einer Schwäche. Ihr nennt mich schwach, ich kann überlächeln. In neuer Norm hab ich eh nichts zu verlieren. Ich könnt euch am Mal unter Tisch diskutieren. Wir haben ein Movement und ihr habt ne Muckis. Wir bringen euch bei, das langsam am Schluss ist Reclaiming and Racing. Die Schlampe entzieht sich kein Anlass mehr für ihr Finden. Ich singe, weil das Wissen und Kraft bereit. Will ich schauen, das Spiel. Das uns die Zweite ändern die Regeln, packt die Vorzeichen weg, das ist eine Uniformverträge, Ordnung und Schick. Wir formen die Sprache, wir formen die Werte, wir formen die Kämpfe und die Form des Begehrens. Hast du keine Männer und es bringt mir keinen Mut, dann will immer zurück, was euch nicht mehr zustand. Herz, meine Kehle, mein Herz, meine Kehle, mein Herz, meine Kehle. Schiss, rein ist raus, what? Mein Herz, meine Kehle, mein Herz, meine Kehle, mein Herz, meine Kehle, Kehle, Kehle, Kehle, Kehle, ey. Mein Herz, meine Kehle, schreien ist raus. Ich saß immer erneut, repeat, gerne wieder. Wir nehmen diese Scheiße nicht mehr in Kauf. Bitch, Butch, Like, Diva. Herz, meine Kehle, schreien ist raus. Ich saß immer erneut, repeat, gerne wieder. Wir nehmen diese Scheiße nicht mehr in Kauf. Bitches, Butches, Likes and Divas. Bitch, Like, Diva. Bitch, Butch, Like, Diva. Bitch, Like, Diva. Bitch, Butch, Like, Diva. Bitch, Like, Diva. Bitch, Butch, Like, Diva. Bitches, Likes and Divas. Bitches, Butches, Likes and Divas. Ihr schränkt uns nicht ein, nein. Ihr schränkt uns nicht ein, nein. Ihr schränkt uns nicht ein, nein. Ihr schränkt uns nicht ein, nein. Ihr schränkt uns nicht ein, nein. Wir schenken euch ein, nein. Ihr schränkt uns nicht ein, nein. Wir schenken euch ein, nein. Ihr schränkt uns nicht ein, nein. Wir schenken euch ein, nein. Ihr schränkt uns nicht ein, nein. Wir schenken euch ein, nö. Leute, das letzte Stück bewegt sich von den Menschen hin zur Tierwelt. Es gibt nämlich allen Ernstes Leute, die glauben, dass das mit der Homosexualität, das kann so nicht sein. Bei den Tieren ist es ja auch nicht so. Wenn jetzt alle Tiere schwul wären, dann würden die ja 0, nix aussterben. Würde ich sagen, scheiße recherchiert. Wer sich mal für eine halbe Stunde am Nachmittag Zeit nehmen mag, so ein bisschen Homosexualität und Tierwelt googelt, wird viele, viele Beispiele finden. Gleiches habe ich auch getan, habe einen Song daraus gemacht, heißt Queere Tiere, ist unser letztes Stück für diesen Abend. Und nehmt es mit, zeigt es euren jüngeren Verwandten. Die haben große Freude daran. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich bei Fritz. Danke an mein liebes Team, an Henry am Bass, Marius an den Drums, Moni. Ist heute leider nicht da, die macht sonst Licht, die wird heute Abend vertreten. Vanessa im Tourmanagement, da hinten ist noch ein bisschen Merch, falls ihr Bock habt, noch ein Seepferdchen oder so heute Abend einzufangen, geht alles bei uns. Danke Fritz, yep. natürlich, doch sie liegen falsch, denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt. Und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht. Da wie mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht. Sex dient nicht nur der Fortpflanzung, Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um. Surprise, es gibt doch mehr als zwei Geschlechter. Wirf einen Blick in die Natur und du weißt, wer recht hat. Männchen, Vögel, Männchen, Weibchen lieben Weibchen. Lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen. Das war kein Revierkampf, das sind gay Giraffen. Promiske Primaten, nehmt euch ein Beispiel an Affen. Statt zu streiten, wird bei dem Bonobus munter getauscht. Die sind gechillte Tiere, das wünscht man die Menschen mitunter auch. Jeder zählte Pinguin ist keine Hete. Wie ist das bei uns? Wir wissen leider zu wenig. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. In der Tierwelt wimmelt es nur so von Homos und Trans. Delfinweibchen wissen, was eine Flosse so kann. Walmännchen reiben ihre Prängel, weil es schön ist. Nicht zu fassen, dass Menschen dagegen so blöd sind. Der halbe Meeresgrund ist inter oder wechselt sein Geschlecht. F2M, M2F, nicht binär, alles echt. Chromosomen sind nicht alles und Hormone im Wandel. Es gibt keine Behandlung, niemand wird doof behandelt. Sie haben One-Night-Stands oder leben monogam. Kein Tier hat im Schrank ihr seine Lebenszeit vertan. Schwule Späne adoptieren verlassene Eier. Und dann ziehen die geschlüpften Babys dann gemeinsam. Albatros-Lesben geben sich einen Abend hin und leben dann als Familie mit der Partnerin. Flamingos, Störche, Geier und Möwen. Es gibt viele queere Vögel, die an Feiern und Filmen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. Es gibt Schnecken, die haben an ihren Enden je ein anderes Geschlechtsorgan, um es zu verwenden. Sie leben in Kommunen und Gruppensex ist Standard. Sie bilden einen Kreis und alle sind dann schwanger. Bei Seepferdchen beginnt der Lebenslauf, bei der Schwangerschaft im Papas Babybauch. Die Männer kriegen Kinder, mir nix, dir nix. Tja, wenn das nicht queer ist, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Sowas gibt es immer noch, wenn Merkel Bundeskanzlerin bleibt. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. 7 Milliarden auf einen Schlag, alle weg. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. Männer oder Männer oder Männer oder Männer oder Männer oder Männer oder Männer oder Männer. Das nächste Binary. Cheer! Herzlichen Dank. Dankeschön. Will jemand noch mehr Bier haben? Gibt immer noch Bier. Warte hier. Ich teile das noch kurz. So, einmal weiterreichen. Dass jemand durstig. Okay. So, liebe Leute, ich wünsche euch noch viel, viel Spaß mit allen weiteren auftretenden Acts. Danke, Fritz. Wenn ihr Bock habt, nächstes Mal herzlich gerne wieder. Ein bisschen Merch ist da. Wundervoll. Trinkt Wasser zwischen den Schnäpsen. Passt aufeinander auf. Alles Gute. Adieu.